Ich wär schon ein Knab, recht brav, aber ich hab fürs Erste kein Fleiß, weil ich eh schon alles weiß. Allein die Professor, die wissen alles besser. Keine Antwort ist recht, ins Zeugnis schreiben's schlecht. Dann merk ich nicht auf, ich spiel oder ich rauf, oder ich fries etwas süß, oder ich wälz mit die Füß. Ach, schieß ich so gern mit die Boxhörndlkern. Drum in Zitten, ich weiß, krieg ich auch dritte Klasse. In der Schule, ich dank, die Hände auf der Bank den Vortrag anhören, ohne schlafrig zu werden. Das Buch aufgeschlagen, zu schwätzen nicht wagen wie ein Eiserner auf, sonst kriegt man eine Straf. Dieser schreckliche Druck hält im Wachstum uns zurück. Und von Buben tun's begehren, große Männer sollen's werden. Und wenn einer auch alles kann, stellen's an erst nirgends an. Ja, das muss einen antreiben, ein Esel zu bleiben.